Laut Meldungen der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap News planen die südkoreanischen Kriegsfanatiker für den Zeitraum vom 22. bis zum 25. August in ganz Südkorea die Militärübung Ulji abzuhalten. Die Übung Ulji soll in diesem Jahr den Ausbau und die Verstärkung der praktischen Übung zur Entgegnung gegen den angeblichen Cyberterror und die Störung der GPS-Welle durch den Norden zum Hauptinhalt haben, gaben sie offiziell bekannt.